Ich ging im Zorn eins von dir fort, oh, Mami. Ganz ohne Kuss und Abschiedswort, oh, Mami. Ich drehte mich nicht einmal um, oh, Mami. Oh, Mann. Ich sah das Leben und die Welt, oh, Mami. Und plötzlich hab ich festgestellt, oh, Mami. Wie sehr mir deine Liebe fehlt, oh, oh Mann, ich fühl mich so allein. Oh Mami, oh Mami, Mami, oh Mami, oh Mami, oh Mami, oh Mami, oh Mami, oh Mami, oh Mami, wo bist du? Oh Mami, Mami, oh Mami, ich ruf dich Mami, Mami. Aus. Oh, ich rufe und du bist nicht da. Oh, oh Mann. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ich will dich doch noch einmal sehen. Oh, nur du allein kannst mich verstehen. Oh, doch meine Arme bleiben leer. Oh, zu spät. Oh, ich geh, mein Schritt ist müde.